Da weint des Sultans Lieblingsfrau im einsamen Gemach. Ihre dunklen Augen trauern der bald vergangenen Jugend und verlorener Liebe nach. Und ein verwehter Harfenklang hat in der Nacht ihren wehmutsvollen Sang zu mir gebracht. Fatme, erzähl mir ein Märchen, von dem ich von Liebe, von einem Prinzen so wunderbar. Erzähl mir von der Treue, von seligen Pärchen, von einem Glück, das es nicht gibt.